Der Münchner Komponist Richard Mader eröffnet unser Concerto Bavarese mit einer Literaturvertonung. Hermann Hesses Gedichte »Vom Baum des Lebens« dienten als Vorlage. Das Stück für Violine und Streicher bieten Jürgen Besig und die Camerata Romanica. Thank you.

Thank you.

Wir hörten das Triptychon »Vom Baum des Lebens« nach Gedichten von Hermann Hesse, komponiert für Violine und Streicher von Richard Mader, gespielt vom Geiger Jürgen Besig und der Camerata Romanica. Der 1966 in Wasserburg am Inn geborene Komponist und Musiker Christoph Reiserer steuert ein Streichquartett zum Concerto Bavarese bei. Es musiziert das Ensemble München. Thank you. Ein Quartett für zwei Violinen, Viola und Cello von Christoph Reiserer in einer Aufnahme aus dem Jahr 2012 mit dem Ensemble München. Und wir bleiben in der bayerischen Landeshauptstadt und erleben die Münchner Philharmoniker mit Musik für Orchester, komponiert von Theo Rossmann, Jahrgang 1909. Am Dirigentenpult Rudolf Albert. Thank you.

Bayerische Komponisten auf Bayern 2. Theo Rossmann schrieb diese Musik für Orchester, vorgestellt von den Münchner Philharmonikern unter Rudolf Albert in einer Aufnahme aus dem Jahr 1974. Weiter geht's hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit Musik von Isabel Mundry, die unter anderem an der Hochschule für Musik und Theater München lehrt. Ihre Komposition Gefächerter Raum für Gesangs- und Instrumentalsolisten, Ensemble, Chor und Orchester bieten Salome Kammer und Matthias Koch Stimmen, Günther Habernagel, Guido Markrander und Markus Steckerler Schlagzeug, der Chor des Bayerischen Rundfunks, das Ensemble Recherche und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Leitung hat Peter Rundl. des Tod, des Es ist leicht. Tor. Gefächerter Raum. Ein Werk von Isabel Mundry in einer Aufnahme aus dem Jahr 2004 mit Salome Kammer und Matthias Koch Stimmen, Günter Happernagel, Guido Markrander und Markus Steckeler Schlagzeug, mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks, dem Ensemble Recherche und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Peter Rundl. Den Schlusspunkt im Concerto Bavarese setzt Johannes X. Schachtner mit seinem Stück Battery, Invention Nummer 5 für Schlagzeug und 4 Bläser, wobei jeder der 4 das Schlaginstrument per Fußmaschine bedienen muss. Wir hören das Ensemble Zeitsprung. We'll be right back. Battery, Invention Nummer 5 für Schlagzeuger und 4 Bläser, komponiert von Johannes X. Schachtner, gespielt vom Ensemble Zeitsprung.